Zweiter Brief, Stuttgart, den 8. April 1780. Mein Lieber, ich hoffe, du hast meinen Brief vom 3. richtig erhalten. Er sollte eine Art von Einleitung in die Korrespondenz sein, womit ich dich einige Jahre durch zu plagen gedenke. Ich weiß, wie sauer dir das Briefe schreiben wird, aber wenigstens muss ich auf 6 Briefe eine Antwort haben. Kannst du dich platterdings nicht zum Schreiben entschließen, so bitte doch die Nanette, es nur in wenigen Zeilen zu tun. Ich weiß, sie tut es gerne und ich will dann den Brief 1000-mal küssen. Doch nun zu meinem Tagebuch. Wie ich am Gasthof in Straßburg auf dem Postwagen sitzen wollte, kam H.B. in starkem Trott und mit Vieren dahergefahren. Ohne Zweifel hast du ihn bei Madame H. zu Paris gesehen. Auf seine Frage, wohin, sagte ich ihm, die Kreuz und Quere durch Deutschland. Oh, erwiderte er, ich habe eben das Hundeland durchreist, beim Henker, es lohnt sich der Mühe nicht. Ich wollte mich bereden, mit ihm nach N. zurückzureisen. Anfangs dachte ich, er habe wirklich wenigstens durch einen ansehnlichen Teil Deutschlands eine Reise gemacht, fand aber bei genauerer Untersuchung, dass er auf seiner Schweizer Reise nur einen flüchtigen Ausfall auf das ebene Land von Schwaben und Bayern bis nach München getan habe und von da über Augsburg, Ulm und Freiburg nach Frankreich zurückgekehrt sei. Da eben eine deutsche Postkarte an der Türe des Gastzimmers hing, so nahm ich meinen Degen unter dem Arm hervor und fuchtelte mit der Spitze der Scheide auf derselben herum, um ihm begreiflich zu machen, dass er, weit entfernt Deutschland durchreist zu haben, so gut als nichts von Deutschland gesehen habe. Er achtete nicht darauf. Sehen Sie, sagte er, ich hätte den Henker vom ganzen Lande. Meine Reisegesellschaft bestand aus einem Weinhändler von Ulm mit einer melancholischen Fratze, der immer die Lippen verzog, als wenn er soeben sauren Wein gekostet, und einer alten, runzligen, hohläugigen Kreatur, vermutlich einer ausgedienten Venuspriesterin von Straßburg, die, wie sie sagte, als Gouvernante in ein großes Haus nach Wien berufen worden sei. Beide waren mir platterdings ungenießbar. Auf der langen Rheinbrücke machte ich also meine Betrachtungen über den Begriff, den man in der großen Welt bei uns mit dem Wort »der Norden« verbindet. Die Angeberei des H.B. und die deutsche Postkarte hatten mich darauf gebracht. Ich durchlief in Gedanken all das weite Land, das sich von unseren Grenzen an, über die ich eben fuhr, bis an das Eismeer hin erstreckte. Ich zählte mir die vielen mächtigen Völker vor, die in diesem Norden mit unsterblichem Ruhm aufgetreten sind. Da sind in alten Zeiten die Zimbern, die Goten, die Franken, die Sachsen, die Schwaben, die Alemannen und andere. Und in der neueren Geschichte die Schweden, Preußen und Russen. Und dies ganze ungeheure Land, das alle die schrecklichen Völker zwängen wir in einen Begriff ein, der um nichts größer ist, als den wir mit die Niederlande verbinden. Die Niederlande und der Norden sind in dem Kopfe eines Franzosen so kleine Anhänge an dem großen, allmächtigen Frankreich. Da lässt sich nichts Besseres drüber sagen, spricht Herr Tristram Shandy bei einem ähnlichen Anlass als »Die Franzosen haben eine lustige Art, alles, was groß ist, zu behandeln.« Ich muss innerlich lachen, wenn ich mir diese Bemerkung zu Sinn machte. Und der Anblick der ganz verfallenen Festung Kehl gab diesem innerlichen Gelächter einen neuen Schwung. Ich dachte mir unseren großen Ludwig, wie er in seinem großen Vorhaben die kleinen Anhänge von den Niederlanden und dem Norden samt dem bisschen Italien und dem bisschen Spanien und so weiter unter den französischen Zepter zu bringen. Diese Festung zum Schlüssel seiner Eroberung jenseits des Rheins anlegen ließ. Bei meiner Treu, das war doch lustig, sagte ich zu mir. wie ich die Kasernen und Spuren des ehemaligen Festungswerkes betrachtete. Noch lustiger ist, dass Beaumarchais seinen Voltaire in diesen Kasernen will drucken lassen. Zum Henker, sagte ich, und mein innerliches Gelächter brach zugleich äußerlich aus. Ist denn das große Frankreich seit Ludwig dem 14. für ein Dutzend Druckerpressen zu klein geworden? Den kleinen Schleichhandel mit der Stadt Straßburg abgerechnet, hat Frankreich von der sogenannten Festung Kehl nichts zu befürchten. Der Ort ist in jedem Betracht unerheblich und gehört nebst einigen nahegelegenen Dörfern dem Markgrafen von Baden. Über die verschwundenen Festungswerke aber behauptet das gesamte Korps des Heiligen Römischen Reiches seine Gerichtsarmee. Auf dem Weg nach Karlsruhe hatte ich mancherlei Empfindungen. Bei dem Anblick des Schlosses zu Rastatt, worin 1714 der Friede zwischen uns und den Österreichern beschlossen ward, fühlte ich mit aller Wärme, dass ich ein Franzos bin. Alle die Helden und die großen Staatsmänner, die durch das vorige Jahrhundert bis zu dieser Epoche unseren Namen verherrlichten und uns weit über alle übrigen Nationen erhoben, stellten sich meine Einbildungskraft dar. Ich stand einige Zeit unbeweglich da, entzückt durch die Erinnerung all der herrlichen Taten. Aber wie gedemütigt, wie niedergeschlagen ward ich auf einmal durch den Gedanken, dass das zugleich die Endepoche unserer Größe war. Dass mein Vaterland seit dieser Zeit keinen der großen Männer wieder hervorbringen konnte. Dass seitdem der Ruhm jener Völker, die wir damals so tief unter uns hatten, in jenem dem Maße stieg, wie der unsrige sank. Ich wollte nun vergessen, dass ich ein Franzose bin. Ich suchte als Weltbürger Trost in der Betrachtung, wie viel ganz Europa seitdem gewonnen, sogar durch unseren Verfall gewonnen. Aber es war umsonst, die Spuren der entsetzlichen Verwüstungen, welche eben jene großen Helden in diesen Gegenden zurückgelassen, machten mich vollends schamrot, dass ich einen Augenblick zuvor so stolz auf sie war. Zu Karlsruhe hielt ich einige Ruhetage. Ich war so glücklich, gleich in den ersten Stunden meines Aufenthalts da selbst mit einem vortrefflichen Mann bekannt zu werden, der mit dem besten Herzen die Feinheit eines ausgebildeten Weltmannes und mit einer unermüdlichen Tätigkeit für den Dienst seines Fürsten viel Geschmack und Kenntnis sowohl unserer als auch der italienischen, der englischen und deutschen Literatur verbindet. Der Hof von Karlsruhe hat mehrere Männer von der Art. Schon zu Straßburg lernte ich einige derselben kennen. Ich musste mit ihm eine kurze Spazierreise nach Speyer machen, um einen seiner Bekannten zu besuchen. Unser Weg ging über Bruchsal, die Residenz des Bischofs von Speyer, durch ein waldiges, mit kleinen angebauten Flecken unterbrochenes Land. Das Holz macht einen ansehnlichen Teil der Einkünfte sowohl des Karlsruher als auch des Bruchsaler Hofes aus. Es wird auf dem Rhein nach Holland geflößt und allda sehr teuer verkauft. Die Waldung, wodurch wir kamen, ist ein auffallender Beweis von der Vorzüglichkeit einer Erbregierung gegen die Staatsverwaltung eines Wahlfürsten. Die badensche Holzung wird mit der sorgfältigsten Ökonomie benutzt und gepflegt, weil dem Fürsten daran gelegen ist, dass diese Quelle von Einkommen für seine Nachkommenschaft in ihrem Stande erhalten werde. Dahingegen zu Bruchsal, wo des Fürsten Nachkommenschaft keine Ansprüche auf das Holz zu machen haben, der augenblickliche Genuss desselben mehr für die Benutzung als für die Erhaltung des Schatzes spricht. Mit den Menschen verhält es sich wie mit dem Holze. Das ist auffallend. Bruchsal ist ein artiges Städtchen und die Residenz des Fürsten ein merkwürdiges Gebäude. Der jetzige Fürstbischof soll, einige Anwandlungen von böser Laune abgerechnet, kein schlimmer Regent sein. Sein Humor äußert sich besonders gegen das Frauenzimmer auf eine seltsame Art. Man versicherte mich, wenn er es könnte, er würde alle Mädchen zu Nonnen machen und die Männer kastrieren. Er soll kein Frauenzimmer ansehen können, ohne in Versuchung zu kommen, auszuspeien. In seiner Jugend soll er über diesen Punkt anders gedacht haben. Überhaupt hatte er seine ganz eigene Sittenlehre. Er ließ einen Geistlichen seiner Diözese zu einem Ketzer erklären, weil der lehrte, Selbstliebe wäre einer der ersten Grundtriebe der menschlichen Handlungen. Arbeiten sei besser als Nichtstun, nehmen sei besser als geben und dergleichen mehr. Seine jährlichen Einkünfte belaufen sich, wie man sagte, beinahe auf 300.000 Gulden oder etwas über 600.000 Livre. Und er ist bei weitem keiner der reichsten Bischöfe Deutschlands. Speyer ist eine kleine freie Reichsstadt, die ehedem ungleich ansehnlicher war, als sie jetzt ist. Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts ward sie von der französischen Armee gänzlich zerstört, lag eine Zeit lang wüst und ist nun kaum zur Hälfte wieder erbaut. Sie war eine der ersten römischen Kolonien an den Ufern des Rheines. Man findet in der Gegend sehr viele römische Münzen. Hier, mein Bruder, stand ich mitten auf dem Schauplatz des Schreckens, den unsere Truppen im vorigen Jahrhundert längst dem Rhein hinab bis an die Mosel verbreiteten, wo Melack mit seinem Heer nicht als Feldherr, sondern als das Haupt einer Mordbrennerbande handelte, über 60 blühende Städte und unzählige Dörfer in Asche legte und eins der schönsten Länder des Erdbodens zu einer Wüste machte, wo Turenne, der größte Feldherr des großen Königs zu der Zeit, dem wehrlosen Kurfürsten von der Pfalz, der bei dem Anblick der Verheerung seines Landes in eine edle Wut geriet, sein Leben für sein Volk setzen wollte und den Turenne auf einen Zweikampf herausforderte mit dem Aumont, seitdem er die Ehre habe, dem König von Frankreich zu dienen, schlage er sich nur an der Spitze von 20.000 Mann. Wie klein steht in meinen Augen der große Turenne da, wie er dem gefühlvollen Fürsten mit kaltem Witz ins Gesicht trotzt. Siehe, diese 20.000 Franzosen berechtigen mich, dein Land zu verwüsten. Mein Freund führte mich dann in die Kathedralkirche, die noch halb im Schutt liegt. Hier sah ich die entweihte Ruhestätte der alten Kaiser, deren Särge unsere Soldaten plünderten und deren Gebeine sie zerstreuten. Das geschah in ihrem goldenen Zeitalter, sagte mir mein Freund unter Ludwig dem 14., wo sie die größten Dichter, Redner, Tänzer, Philosophen und dergleichen mehr hatten, wo ihre Verfeinerung auf den höchsten Grad stieg und wir Deutsche in ihren Augen nicht viel mehr als Irokesen waren. Fast, mein Bruder, hätte ich mich geschämt, ein Franzose zu sein. Sowohl zu Speyer als auch zu Bruchsal fand ich in den wenigen Häusern, worin wir unsere flüchtigen Besucher abstatteten, mehr Geselligkeit und guten Ton, als ich erwartete. Ich bemerkte, dass man in diesen Gegenden sehr für die Fremden eingenommen ist. Die wenigen Tage, die ich zu Karlsruhe zubrachte, gehören unter die vernünftigsten und vergnügsten meines Lebens. Ich sah einen Fürsten, der wirklich bloß für seine Untertanen lebt und nur in ihrem Glück das Seinige sucht, dessen aufgeklärter, tätiger Geist den ganzen Staat belebt und durch seinen Einfluss alle, die an der Staatsverwaltung teilhaben, zu warmen Patrioten gebildet hat, der ohne Anspruch auf äußere Scheingröße bloß für sein Volk und nur durch stille Wirksamkeit für das Wohl desselben groß sein will. Erziehungsanstalten, Polizeiverordnungen, Ermunterungen zum Landbau und zur Industrie, kurz alles atmet den Geist der Philosophie und warmen Menschenliebe. Oh, dass er nicht viele Millionen Menschen so glücklich machen kann, als er seine 200.000 glücklich macht. Nach den Kurfürsten und den Häusern Württemberg und Hessen-Kassel ist der Markgraf von Baden einer der mächtigsten Fürsten des Deutschen Reiches. Nur die Fürsten von Bayreuth und Darmstadt können sich mit ihm messen. Seine Einkünfte belaufen sich beinahe auf 1.200.000 Gulden oder 2.600.000 Livres. Die markgräflichen Lande liegen von Basel längs dem rechten Ufer des Rheins herab bis nahe an Philippsburg und von da durch einen Teil des Elsass bis zur Mosel hin zerstreut. Wenn sie rund beisammen lägen, so würden sie noch mehr eintragen. Sie haben einen Überfluss an Getreide, an Vieh, an Holz und an Wein, welcher besonders in dem nahe bei Basel gelegenen Teil vortrefflich wächst. Man bricht auch Marmor im Lande und tut ihm die Ehre an, ihn mit dem Florentinischen und Carrarischen zu vergleichen. Aber gewiss ist man zu höflich gegen seinen Landmann. Die sanfte Regierung gewährt den Einwohnern einen ruhigen Genuss der Güter, womit die Natur ihren Fleiß so reichlich belohnet. Da die Eingeschränktheit der Einkünfte und die kluge Ökonomie des Hofes ihnen keine Aussicht zu übermäßigem Reichtum öffnen, aber sie zugleich gegen drückende Armut geschützt sind, so leben sie fast alle in dem glücklichen Mittelstande. Die Sicherheit ihres Eigentums und Erwerbes und der durch die Schifffahrt auf dem Rhein erleichterte Absatz machen ihren Kunstfleiß rege. Die Manufakturen mehren sich von Jahr zu Jahr und einige derselben, zum Beispiel das Fayence von Durlach, nehmen sich vorzüglich aus. Auch mit dem Seidenbau hat man schon glückliche Versuche gemacht. Der Markgraf ist als Privatmann ebenso liebenswürdig und glücklich, als er es als Fürst ist. Er und seine Frau Gemahlin, eine Prinzessin von Darmstadt, lieben die Musen und Grazien, und der Hof ist die beste Gesellschaft zu Karlsruhe. Man braucht wenig Titel, um Eintritt zu finden. Der Hof ist wegen seiner Ökonomie in den benachbarten Gegenden sehr verschrien. Sie mag wirklich in einigen Stücken übertrieben werden, aber der Fürst selbst hat keinen Teil daran. Seine Frau Mutter fand etwas Kärglichkeit nötig, um ihr Haus von der alten schweren Schuldenlast zu befreien. Als der Fürst im Jahre 1771 die Regierung der Lande des ausgestorbenen Hauses Baden-Baden antrat, fand man zu Rastatt fast so viele Schulden, als die ganze Erbschaft wert war. Mätressen, Pfaffen, Jäger und Köche hatten seit langer Zeit gewetteifert, diesen Hof zugrunde zu richten, und unter der letzten Regierung war man in der Wirtschaft zum Teil aus Vorsatz nachlässig, weil man sah, dass ein anderes, und zwar ein protestantisches Haus nachfolgen würde. Auch das alte Erbe des Markgrafen war durch Kriege und starke Apanagen mit Schulden beschwert. Nun hat man sich eben nicht sehr zu wundern, wenn die Fürstin Mutter nicht gerne sieht, dass die Blumen in dem Hofgarten, womit sowie mit Obst ein kleiner Handel getrieben wird, von den Prinzen zu Sträußen gebrochen werden. Ohne die äußere Sparsamkeit wäre der Hof verloren gewesen. Die Schulden hätten sich von selbst immer mehr gehäuft. Nun sind sie aber größtenteils schon getilget. Auch fand ich bei genauerer Untersuchung, dass das Geschrei hauptsächlich durch einige Schöngeister entstanden war, die sich durch Verbreitung solcher Anekdötchen rächen wollten, dass ihnen der Hof zu Karlsruhe nicht den Hunger gestillt habe. Karlsruhe ist ein artiges, nach einem sehr einsinnigen Plan von Holz neu erbautes Städtchen, das mitten in einem großen Wald, einem Rest des ungeheuren Geholzes liegt, welches zu Tacitus Zeiten ganz Deutschland bedeckte. Damals zogen hier Auerochsen und Elentiere, die sich nun in die dicksten Wälder von Russland verkrochen haben, herdenweise umher. Der Abstich eines so verfeinerten Hofes und Volkes mit der ehemaligen Wildnis hatte viel Vergnügen für mich. Durch dieses Holz hat man nach den 32 Winden 32 Alleen gebaut und auf 9 derselben die Stadt in Gestalt eines Fächers erbaut. Aber das siehst du mit einem Blick auf den Grundriss der Stadt und der Gegend, den du ohne Zweifel in deiner Sammlung von Landkarten hast, besser als ich es dir beschreiben kann. Aber Anekdote von dem Erbauer des Ortes kann ich nicht übergehen. Ein durchreisender Kavalier äußerte vor ungefähr 40 Jahren seine Befremdung darüber, dass das Schloss von Holz und wenigstens nicht von Backsteinen erbaut wäre. Ich wollte nichts als ein Obdach haben, antwortete der Fürst, und meinen Untertanen durch einen kostbaren Bau nicht lästig fallen. Ohne einen harten Druck derselben könnte ich nicht prächtiger wohnen. Bruder, hätte man bei der Erbauung vom Louvre, von Versailles, von Marly, so groß auch der Abstand zwischen einem König von Frankreich und einem Markgrafen von Baden auch sein mag, nicht ähnliche Betrachtungen machen sollen? So lebe denn wohl. Thank you.